Laut Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Minjungui Seori gab es am 18. Juli vor dem Kreisamt Songju Bezirk Nordgyeongsang in Südkorea die sechste Kärtchenkundgebung gegen die THAAD-Stationierung innerhalb des Kreises. Der Veranstalter war das Kampfkomitee zur Verhinderung der THAAD-Stationierung in Songju. Und die Daejeon-ho Direktion des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juli entfaltete am 14. Juli in Daejeon eine dringliche Protestaktion gegen den Beschluss der USA und des südkoreanischen Bakun-Regimes über die Stationierung von THAAD, berichtete die südkoreanische Internetzeitung Tongil News.